Was ist mein Strand, mein Glück und jede gute Gabe? Ein unverdientes Gut. Bewahre mich, o Gott, von dem ich alles habe, vor Stolz und Übermut. Könnt ich mich, o Gott, des Guten überheben? Und meines Schwachen nichts. Was ich besitz, ist dein. Du sprichst, so will ich leben. Du sprichst, so bin ich nichts. O Gott, bewahre mich vor von dir das Gedeihen und jede gute Gabe. Von dir, o höchstes Gut. Vor Stolz und Übermut, o Gott, bewahre mich vor Übermut. Der Tugend fliehe, dass nicht mein Herz des Stolzes sicher fühle und nicht auf sie vermessen sei. Herr, lehre mich, wie oft ich merken, was ist der Mensch bei seinen besten Werken, wenn sie von Gebrechen frei. Was ist der Mensch, dass du Gott seine denkest, Gerechtigkeit in deinem Sohn ihm schenkest und zur Belohnung selbst ein Recht. Und wenn ich nun durch deines Geistes Gabe Glaubenskraft und alle Werte habe, wer bin ich ein unnützer Knecht? Die Himmel rufen jeder ehret die Größe Gottes, seine Kraft. Die ausgespannte Feste mehret die Berge wie sein Arm gemacht. Und aller Welten verkündigt und besinget sie. Er strömt von einem Tag zum anderen gleich Bäger ihre Rede fort. Und eine Nacht erzählt der andere laut ihre Es sind nicht Sprachen, die sie spricht, doch er hört ihre Stimme nicht. Die Ordnung kunsterfüllter Kreise erhellt dort durch jedes Land und macht damit der Mensch ihn preise, sein Lob ihr fernsten Welt bekannt. Denn wer sieht ihre Wunderbahn und betet nicht den Schöpfer an? Aus dem vom Grab, an dem wir fallen, soll Jesu Christ ein Lobgesang empor zum Himmel schallen, dir opfre jede Seele Dank und jeder dir geboren. Erfreu sich, Mensch zu sein, und jeder dir verloren, grünes erlöst zu sein. Uns dies das Kind gegeben, geboren uns der Sohn. Mit ihm erscheint das Leben, mit ihm des Himmels Lohn. O du, den ist die Menge der Engel und Verklärten singt, vermind die Lobgesänge, die dir dein Volk im Staube bringt. Auch du magst einst auf Ehren, was deine Brüder sind. Ein Dulder dir beschweren, ein schwaches Menschenkind. Was du nun nicht das werden, einst deine Brüder sein. Wenn sie entrückt werden, sich deines Anschauens freuen. Schau hin, dort in Bethsemane, klagt, traumet, bebt der Heiligste. Und ringt mit Knien. Herr, bist der Kelch, doch trinkt er ihn. Schau hin, wenn einst das Grab dich schreckt und kalter Schweiß die Stirn bedeckt, sein trauriger Sein eine Qual. Sein Flehen, sein Ringen mit dem Tod. Es ist dir deine letzte. und den toten Griffen liebe und dem Staube Jugendstärke bald. Wenn des Auferweckers Stimme schallt, erhebt den Herrn, erhebt ihn Herr.